Überall nur Pisse und Kacke. Man muss nur genau hinsehen. Egal wie neu und großzügig von Weitem alles aussieht. Yeah.